0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute melden wir uns überpünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute haben wir Themennacht und das Thema heute Nacht heißt Sieger. Ich möchte mit Leuten sprechen, die ja einen Sieg davongetragen haben, die Siegertypen sind. Gerne möchte ich mit Leuten sprechen, die zum Beispiel sportlich extreme Leistungen erbracht haben, die es geschafft haben, aus großen Schulden herauszukommen, die es geschafft haben, aus einer ganz schweren, vielleicht eigentlich tödlich verlaufenden Krankheit sich zu befreien und diese Krankheit zu besiegen. Und ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die eine besondere Karriere gemacht haben, egal in welchem Bereich, und darauf sehr stolz sind. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Telefonnummer 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns kostenfrei oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Uwe. Und Uwe ist 47. Guten Morgen, Uwe. Guten Morgen, Jürgen. Ein Sieger? Ein Sieger. Erzähl, warum? Ja, ich möchte anknüpfen an das Thema Krankheit. Ja. Ich bin Alkoholiker. Ja. Seit 99 bin ich trocken. Ja. Und ich muss sagen, da habe ich auch geschrieben, jeden Tag, den ich beende, ist für mich ein Erfolgstag, ein Siegertag. Ich verstehe. Wie lange warst du vorher in der Sucht? Insgesamt waren das 15 Jahre, wo ich getrunken habe. 15 Jahre? Und jetzt seit 1999 trocken? Das ist schon eine tolle Leistung. Ja, wenn man bedenkt, was ich getrunken habe, würde ich gerne sagen, ich habe zum Schluss, da bin ich wirklich nicht stolz drauf, aber ich habe zum Schluss habe ich 3 Flaschen Weinbrand und eine Kiste Bier am Tag. Oh, die 3 Flaschen Weinbrand? Ja. Ist man da überhaupt noch... Wird man da nicht bewusstlos vor Alkohol? Nein, nachher nicht mehr. Es wurde immer mehr. Man fängt an mit einer Flasche, vielleicht mit 2 Bieren dazu. Es steigert sich. Mhm. Wie bei jeder Droge irgendwie steigert sich das. Und man stumpft immer mehr ab. Mhm. Wo andere Menschen jetzt sagen würden, Mensch, ich hatte einen so dicken Kopf, da würde ich sagen, das kann doch gar nicht sein. Wie lange, so viel hast du doch gar nicht getrunken. Wie lange, wie viele Jahre hast du denn in dieser extremen Menge getrunken? Ja, insgesamt waren es 15 Jahre, ja, ja. Aber die letzten 8 Jahre waren so extrem. 8 Jahre, das war wirklich von 91 bis 99, sag ich mal, das war wirklich so extrem. Ja. Da wundert man sich wirklich, dass das ein menschlicher Körper aushält und dass man nicht stirbt daran. Ich war nah dran. Ich habe abgenommen, rapide abgenommen und Ärzte haben mir auch gesagt, dass wenn ich so weitermache, dann bin ich in 3-4 Jahren bin ich nicht mehr da. Wie kam es denn? Ich habe das tatsächlich ignoriert. Wie kam es denn dann 1999, dass du den Schalter umgelegt hast? Ja, das frage ich mich irgendwie auch. Ich hatte eine Arbeitsstelle bekommen in Versmold. So bin ich auch nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Mhm. Der Arbeitgeber hat aber sehr schnell gemerkt, dass ich dieses Alkoholproblem habe. Das heißt, ich frage mal eben zwischen. Das heißt, in dieser Zeit, in den Jahren davor, als du diese extremen Mengen gesoffen hast, hast du auch noch gearbeitet? Du warst berufstätig. Ja. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht beruflich? Ja, ich, wenn ich mal kurz zurückblicke, wie gesagt, auf Borkum war ich Küchenchef. Und dort hantiert man ja auch mit Alkohol. Und dort habe ich am Tag habe ich meine 2 Flaschen Wein gar nicht Weinbrand getrunken. Und so heimlich zwischendurch? Ja, zwischendurch im Keller. Die Flaschen, die habe ich verschwinden lassen. Ja. Die hat man dann nach meiner Kündigung gefunden. Das waren ja circa 140 Flaschen. Unfassbar. Du warst aber gerade dabei zu erzählen, wie das 1999 kam. Ja. 1999 war ich dann, wie gesagt, am Arbeiten und bekam dann noch wieder einen Denkzettel. Mein Arbeitgeber hatte meine Fahne natürlich mitbekommen. Es war ein sehr netter Arbeitgeber, wirklich, muss ich im Nachhinein sagen. Mhm. Er hat mir dann auch gut zugeredet und gesagt, Uwe, mach was aus deinem Leben und hör auf damit. Und ich habe selbst da habe ich noch ignoriert, wurde dann arbeitslos und hatte auch kein Konto mehr. Meine Familie hatte sich von mir losgesagt. Ich war ganz alleine, völlig alleine. Und jeder Tag wurde ein schlechter Tag. Ich bin sogar nachts aufgewacht, wenn mein Alkoholspiegel, ich war ein sogenannter Spiegeltrinker. Ja. Wenn der Spiegel sich neigt, dann besteht die Gefahr von Krampfanfällen. Um den vorzubeugen, habe ich mir nachts immer eine Flasche ans Bett gestellt. Ach, wie Wahnsinn. Aber da muss dann doch irgendwann, wie gesagt, der Schalter umgekippt sein. Ja, irgendwann war es tatsächlich soweit. Aber wie genau, ich weiß es nicht. Ich bin aus dem Haus gegangen, bin Richtung Innenstadt, also Innenstadt gar nicht mehr, war eher mehr so ein kleines Dorf. In der Nähe von Münster auch. Und bin zu einem Arzt gegangen und habe gesagt, ich bin am Ende, ich brauche Hilfe. Bist du da zum ersten Mal zu einem Arzt gegangen? Ich habe mich in diesem Moment zum ersten Mal geoutet, ja. Bist du dann in eine Klinik eingewiesen worden? Ja, er hat mir eine Klinik vorgeschlagen und das war in Telgte in Münster, das war ein Rochus-Hospital. Wie war diese Entgiftung, dieser Entzug? Ich muss sagen, beim ersten Mal war es sehr hart. Da habe ich mich dann auch auf der geschlossenen Abteilung wiedergefunden, wo man dann zweimal am Tag durfte man dann einen Spaziergang machen, natürlich unter Aufsicht, und dann kam man wieder zurück auf die Station. Du sagst beim ersten Mal, gab es auch ein zweites Mal? Ja, es gab auch ein drittes Mal. Oh. Beim zweiten Mal, also nach dem ersten Mal, bin ich nach 2 Tagen wieder angefangen zu trinken. Mhm. Das ging dann 3-4 Monate. Dann bin ich wieder zurück nach Telgte. Wieder zurück, noch einen Entzug gemacht oder eine Entgiftung gemacht. Diesmal aber habe ich eine Bedingung gestellt. Ich kann das nicht ab, wenn man mich einsperrt. Ich bin ein Ostfriese. Und wir Ostfriesen, wir sind freie Menschen eigentlich. Wir mögen das nicht, wenn man mich einsperrt. Oder irgendwie habe ich gesagt, ich möchte es auf einer Station versuchen. Ja. Und das war auch dann in Ordnung. Und ich war mir eigentlich, selbst war ich mir sicher, auf der anderen Seite aber wusste ich, ich lüge mir selber wieder mal in die Tasche. Dann bist du wieder rückfällig geworden. Die Ärzte haben mich dann entlassen. Ja. Ja, ich bin dann entlassen worden, habe dann eine Frau kennengelernt, habe dann aber zu spät begriffen, was sie wollte. Sie hat eigentlich nur mein Geld gewollt. Sie hat dann auch schnell festgestellt, dass ich Alkoholiker bin. Ich hatte dort einen Nervenzusammenbruch und einen Krampfanfall und bin dann wieder nach Telgte gekommen. Aber immerhin, hast du dreimal die Kraft gehabt zu sagen, ich gehe da wieder hin? Oder ja. Ich gehe da hin? Ja, ich hatte Angst. Das ist schon erstaunlich. Ich hatte Angst, tatsächlich. Und beim dritten Mal hat es geklappt? Beim dritten Mal habe ich mir selber gesagt, also da bin ich freiwillig hingegangen. Ich habe meine Koffer gepackt und bin dort hingegangen und auf der Schwelle in diese Klinik bin ich stehen geblieben und habe innerlich gedacht, entweder du gehst jetzt diesen Weg nach vorne und ziehst das durch oder du drehst dich jetzt sofort um und gehst dahin, wo du hin musst, dann hast du noch 3-4 Jahre und dann bist du weg. Das war der zentrale Gedanke. Das war mein innerlicher Gedanke. Verstehe. Und ich, in dem Moment habe ich ein Gefühl gehabt von Freiheit. Ja. Also wirklich, wirkliche Freiheit. Und da bist du wirklich ein Sieger. Zweierlei Hinsicht sogar. Weil es war eine Klinik für Psychiatrie. Meine Lebensgefährtin, mit der ich jetzt noch zusammen bin, war zu der Zeit auch da mit schweren Depressionen. Sie ist Krankenschwester. Man hatte ihr vor 25 Jahren das Bein kaputt gemacht. Man nennt es ja ärztlicher Fehler. Und damit ist sie nicht klargekommen. Und irgendwann ist sie auch in eine Medikamentensucht verfallen. Heute nicht mehr. Natürlich. Aber zu der Zeit haben wir uns dort kennengelernt. Ja. Du hast dein Glück da in dieser Hinsicht dann auch gefunden, so kann man sagen. Ja, genau. Ja. Wir sind heute noch zusammen. Du sagst, jeder Tag, den du schaffst, ist ein weiterer Sieg auf all die vielen Siege seit 1999. Ja. So kann man sagen, ne? Ja, so kann man sagen. Ich habe den Respekt vor dem Alkohol, der ist da und der muss auch da sein. Ja. Nur jeden Abend, so wie nachdem ich deine Sendung gesehen habe, dann ist für mich dann auch Schluss, dann gehe ich zu Bett, denke ich nochmal den Tag zurück und überdenke nochmal, wie war dieser Tag? Und ich sage mir dann am Ende des Tages, ich habe den Tag geschafft, ich bin ein weiterer Sieger. Super. Uwe, das ist eine ganz tolle Geschichte. Das beeindruckt mich wirklich, weil mir schon klar ist, was das bedeutet, sich aus so einer extremen Sucht zu befreien. Das ist eine ganz große Leistung. Da kannst du auch stolz drauf sein. Das bin ich auch. Ja. Ich habe mittlerweile auch den Kontakt zu meiner Familie wieder. Die leben noch in Ostfriesland. Meine Eltern, meine zwei Brüder. Kinder? Die telefonieren regelmäßig. Ich fahre mal rauf zu denen oder die besuchen mich hier. Kinder hast du keine? Ich habe vier Kinder. Ach so. Ich habe vier Mädchen. Ah. Ja, denen habe ich damit natürlich auch sehr weh getan. Natürlich, natürlich. Aber das kannst du ja alles jetzt wieder gut machen. Ja, natürlich. Ich bin jetzt dabei, seit Jahren jetzt schon wieder dabei, dass ich via Telefon, E-Mail, wie auch immer, den Kontakt wieder suche. Mhm, und kurz noch, das war im vorletzten Jahr im Winter, da ist meine zweitälteste Tochter, die Nicole, die musste eine Hüftumstellung haben und das wurde hier in Dortmund im Klinikum gemacht. Mhm. Sie kam aus Rauderfehn. Und das ist auch mein Ostrauderfehn. Rauderfehn ist mein Heimatort. Mhm. So. Und das habe ich ja durch meine Mutter erfahren, dass sie im Krankenhaus liegt. Mhm. Und dann bin ich einfach mal hingefahren, weil sie hat mich noch nie gesehen, als ich mich damals von meiner Frau getrennt habe, da war sie noch ein Kleinkind, ein Baby noch. Ich glaube, wir beide könnten noch viel über dein Leben uns unterhalten, Uwe. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du das geschafft hast und dass du so gut dastehst. Und dieser Kontakt hat sich dann auch mit der Tochter offensichtlich da auch dann... Das hat sich gelohnt, ja. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt, ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Alles und vielleicht Gute. Vielleicht erreicht ja auch den ein oder anderen diese Geschichte. Einfach mal drüber nachdenken, was mache ich mir mit meiner Sucht kaputt. Genau. Das ist ein sehr gutes Wort. Alles vielen Dank für den Anruf, Uwe, und alles Gute weiterhin. Vielen Dank, Dominik. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht. Sieger, ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas Besonderes erreicht haben, sei es beruflich, sei es, wie Uwe es gerade erzählt haben, die vielleicht eine Sucht besiegt haben oder die eine schwere Erkrankung besiegt haben oder vielleicht Leute, die aus horrenden Schulden herausgekommen sind. Oder vielleicht auch Leute, die eine ganz ausgefallene und besondere sportliche Leistung erbracht haben. Also Sieger ist das Thema heute Nacht. 0800 220 50 50. Und hier ist Cecilia. Cecilia ist 59. Guten Morgen, Cecilia. Guten Morgen, Domia. Cecilia, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich durchkomme. Ja. Cecilia, zum Thema Sieger. Jo. Du bist eine Siegerin. Aber ein richtig doll. Also für mich ist es zumindest ein großer Sieg. Erzähl mal. Also man sagt ja so landläufig, geprügelte Kinder prügeln weiter und das ist ein Teufelskreis, kommt man nicht raus. Mhm. Ich hab's geschafft. Mhm. Also ich bin von Kindheit an, von ganz klein an, ich war noch so, dass ich wirklich sehr klein war, habe ich jede Nacht im Bett gemacht. Von da an bin ich geprügelt worden, jede Nacht. Von wem? Von meinen Eltern. Jede Nacht? Jede Nacht, weil ich jede Nacht ins Bett gepinkelt habe. Ach so, als Strafe, weil du ins Bett gepinkelt hast. Ja, der Vater hat mich verprügelt, die Mutter hat das Bett frisch gemacht. Später ging das dann weiter, als wir größer waren, haben sie ein Haus gebaut und fünf Kinder blieben alleine zu Hause. War immer was los und es gab immer einen Grund, warum wir geprügelt wurden. Und wir wurden geprügelt mit einem Kabel. Mit einem Kabel? Ja, so ein Elektrokabel, wie am Bügeleisen hinten dran ist. Das heißt, die Eltern oder der Vater hat euch dann auf den ganzen Körper geprügelt? Richtig. Oh, du hast irgendwo drauf gedrückt. Das ist hier. Nee, ich nicht. Das war jetzt in der Leitung. Ah ja, okay. Naja, jedenfalls, oh, was ist das denn? Das muss bei dir aber sein. Das ist nicht kann nicht sein. Nee? Das ist irgendwie so ein... Wollen wir... Pass mal auf, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Dann machen wir weiter mit der Clara. Und Clara ist 86. Hallo Clara. Ja. Hallo Clara. 86. Ja. Und eine Siegerin. Ja, in etwa ja. Aber nicht ganz große Siegerin. Aber ich bin sportlich und ich bin mit 60 Jahren angefangen zu joggen. Mit 60 Jahren zu joggen angefangen? Ja. Das ist aber schon sehr ungewöhnlich. Ja, das weiß ich. Aber ich bin im Ruhestand getreten und mein Mann auch. Ja. Und wir sind dann zusammen angefangen. Und wir haben hier in Steinfurt, das heißt Marathon Steinfurt, das ist ein Verein, ja, den sind wir beigetreten und dann haben wir das richtig, das Laufen gelernt. Ey, wie kam denn überhaupt die Idee, genau diesen Sport zu... Mein Mann und ich, wir haben morgens die Zeitung gelesen, haben wir gesagt, so kannst ja nicht weitergehen, wir sind noch fit, wir müssen was tun. Ja. Nur Fahrradfahren und Schwimmen, das genügt uns nicht. Und dann wurde die Annonce, hatten wir gelesen, man konnte da beitreten und es würde dann richtig geübt. Und wir haben uns gemeldet und also, wir sind mitgelaufen. Und da muss man ja, wenn man nicht trainiert ist und auch schon ein gewisses Alter erreicht hat, auch sehr vorsichtig anfangen. Ne? Ja, und, aber das ging wohl. Wir waren beide sehr fit, aber das ging ganz gut. Und dann wurde ja auch gelaufen, eine Minute Pause und weiter und so fort. So, jetzt, bis eine Stunde. Bis eine Stunde. So, ja. Jetzt bist du heute 86. Ja. Und du joggst immer noch? Ja, ich jogge noch jetzt im Winter dreimal die Woche. Wahnsinn, wie lange? Jeweils 10 Kilometer. 10 Kilometer dreimal die Woche, das ist ja Wahnsinn. Ja. Da bist du rank und schlank, vermute ich mal. Oh ja, das kann man wohl sagen. Und ich, also ich bin auch, habe auch früher viele, ich habe 3 Marathons gelaufen. Ja. Also mit 69 ein Marathon und dann im Jahre 2000 in Berlin. Wie viele Kilometer waren das? Marathon sind 42 Kilometer. 42 Kilometer? Ja. Ja. Und in Berlin bin ich die auch gelaufen. Ich habe natürlich lange gebraucht, 5 Stunden, aber das war mir egal. Ich habe gesagt, wenn der, wie heißt der, Oskar Fischer, der Politiker, ja, Fischer. Ja, genau. Ja, der lief da auch mit und er hat 4 Stunden gebraucht und habe ich gedacht, dann kann ich 5 Stunden gebrauchen. Und ich habe es gut geschafft. Und 10 Tage später haben wir unsere goldene Hochzeit gefeiert. Du merkst schon, du sprichst mit einem Nicht-Fachmann in Sachen Joggen. Ich mache das nämlich gar nicht und bin da in meinem Leben noch nie Marathon gelaufen und sowas. Aber ich finde das natürlich großartig. Es ist natürlich auch gesundheitlich sensationell. Ja, und ich muss dabei sagen, mein Mann hat auch 20 Jahre mitgelaufen und hat einen schweren Schlaganfall gehabt. Und überhaupt hatte ich gelähmt und konnte auch nicht mehr sprechen. Dann habe ich ein halbes Jahr ausgesetzt. Ja. Und dann hat mein Mann gesagt, 2 Stunden kann ich alleine bleiben und da fängst du wieder an. Und da habe ich meine Schuhe wieder angezogen und habe das auch durchgezogen. Da bist du aber wahrscheinlich da in eurer Umgebung weit und breit die Älteste, ne? Ja, darum sage ich ja auch, ich bin nicht unbedingt der Siegerin, aber überall, wo ich gelaufen bin, ich habe 18 Pokale und über 100 Urkunden. Toll. Und dann war ich natürlich immer die Älteste, das ist klar. Nun sagt man, ich habe das jetzt gerade so gesagt, das ist gesundheitlich alles toll und gut, aber man kann ja auch mal nachfragen, hast du mit einem Arzt mal gesprochen, ist es wirklich gut in deinem Alter noch so weit? Ja, ich gehe ab und zu schon mal, also ganz selten will ich nur sagen, die Ärztin kommt hier ins Haus zu meinem Mann und dann fragt sie auch, wie geht's hin? Mir geht's gut, ich brauche keine Medikamente. Ja. Das läuft alles und vor allen Dingen die Gelenke machen noch mit. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Gelenke werden ja doch schon sehr belastet dadurch. Ja. Und ja, dennoch funktioniert es bei dir gut und du fühlst dich gut. Ja, und vor allen Dingen, das sage ich immer, wenn ich bin ja auch mal down mit meinem Mann, wenn der mal nicht so gut drauf ist. Und dann sagt er, zieh deine Schuhe an und lauf einmal durch das Waldgebiet. Ja, da kann man auch viel sich abreagieren. Ja, ne? Ja. Und wir haben hier eine große Gruppe, wir sind 600 Leute und das ist, die laufen natürlich nicht mehr alle, aber das sind 6, 7, in Gruppen eingeteilt und da kann man sich dann eine Gruppe zuteilen. Ne? Clara, ganz und, toll, ganz toll. Und im letzten Jahr im August bin ich auch in Köln gelaufen bei dem Frauenlauf. Ah. Ja. Da habe ich jetzt dreimal mitgemacht. Dann hätte ich dich ja beklatschen können, wenn ich das gewusst hätte. Wäre ich an den Straßenrand gekommen. Da waren 6000 Frauen, da war ich auch die Älteste. Deswegen, toll. Ne? Also, da finde ich wirklich, dass du wirklich eine Siegerin bist, wenn man sowas schafft und bis ins hohe Alter hinein. Und du bist fest entschlossen, weiterzumachen. Ja, ich sage immer, solange die Gelenke das mitmachen. Ja. Und dann kann man ja noch ein bisschen langsamer laufen. Natürlich, solange du dich gut fühlst, ist das alles wunderbar. Ja. Ich danke dir für den Anruf. Ja, habe ich gern gemacht. Und alles Gute weiter. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss, Clara. Tschüss. Die Clara mit 86 läuft hier Marathon. Das ist ja super. Halt, jetzt haben wir unsere Cecilia wieder. Hallo Cecilia. Ja, hallo. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert. Ja, da ist noch ein Fax irgendwo reingezwitschert. Mann. Also du hast uns die traurige Geschichte erzählt, dass du als Kind, dass du so sehr geschlagen wurdest, weil du ins Bett gemacht hast. Und ihr seid, da waren wir glaube ich stehen geblieben, mit einem Kabel geschlagen worden. Richtig. Also richtig mit so einem Kabel, wie es am Bügeleisen dran ist. Wie hat der Vater das hauptsächlich gemacht? Ja, das haben beide gemacht. Das war eigentlich der Witz. Ach, Witz ist übertrieben. Es war gar kein Witz. Aber es war halt so, wir hatten so eine Besenkammer und da hing der drin, dieses Kabel, und das hatte einen Namen. Das hieß der Schwarze. Und wenn das soweit war, dann ging es bloß, hol den Schwarzen. Den musst du es dann auch selber holen. Dann hat sich der Vater oder die Mutter das um die Hand gewickelt und dann gib ihm Saures. Das heißt, die Mutter oder der Vater hat dich oder euch auf den ganzen Körper dann geprügelt. Ja, wir haben da nicht mehr aufgepasst, wohin, egal, Gesicht, wo es gerade kam. Überall, wo es hinkam. Musstet ihr euch ausziehen dazu auch noch? Nee, gar nicht. Das war dann einfach nur noch Rambo-Zambo. Hast du denn auch schon mal ab und zu eins ins Gesicht abgekriegt? Ach, ins Gesicht war das Mindeste, was wir so abgekriegt haben. Einfach, das Schlimmste war, ich habe mal... da war ich schon in der Lehre. Ich habe dann Friseur lernen sollen. Und mein Vater wusste immer alles besser, war auch noch Alkoholiker. Er wusste immer alles besser und er wusste auch, wie man eine Schere benutzt und wie schnell man schneiden muss und bla bla bla. Und dann habe ich meinem Bruder die Haare geschnitten und es ging ihm nicht schnell genug. Dann hat er mir also die Schere aus der Hand gerissen und hat gemeint, so muss man es machen und so schnell und so dies. Und mich hat es irgendwo gerissen und da habe ich nur gesagt, du kannst ja auch alles, du bist ein Supermann. Da hat er mir eine gefeuert, da bin ich durch die Küche geflogen, bin am Küchenfenster auf der anderen Seite liegen geblieben. Der hat auf mich eingeprügelt, nur das wusste ich gar nicht. Meine Schwester hat mir das jetzt vor ein paar Jahren erzählt, weil ich irgendwann gesagt habe, sag mal, wie ist das eigentlich ausgegangen? Ist der da mit einem halben Haarschnitt rumgelaufen oder was? Nö, sagte, du lagst da am anderen Küchenfenster. Der Alte hat auf dich eingeprügelt wie auf ein krankes Rind. Die Mutter stand da und rief ihn immer nur beim Namen, er soll jetzt endlich aufhören, du schlägst ihn noch tot. Und du hast die Augen verdreht und hast blöd da rumgelegen. Ach, Gott. Da warst du 14, 15, ne, so ungefähr. Ja, so 14 war ich gerade so Anfang der Lehre. Und ja, als ich dann irgendwann die Augen wieder richtig aufmachte, hat man mich ins Bett geschickt und das war's. Mein Gott. Fünf Kinder. Wir waren damals fünf Kinder, Und er hat es, oder die Eltern haben das mit allen Kindern gleichermaßen gemacht? Wir haben das mit allen gemacht. Was waren denn das für schreckliche Eltern? Warum waren die so? Ich weiß nicht, warum die so waren. Die waren halt einfach so. Wir hatten keine anderen. Ja. Gab es denn mit diesen Eltern auch mal Schönes? Nee, eigentlich nicht. Auch Weihnachten nicht? Weihnachten, das blödeste Weihnachten, was ich mich drauf besinne. Wir saßen ganz erwartungsvoll mit geschlossenen Augen auf den Stühlen und warteten, dass das Christkind oder der Weihnachtsmann nun kommt. Und dann kriegten wir auch alle was in die Hand und dann war es das Spielzeug vom ganzen Jahr, das kaputt gegangen ist. Ach, du lieber Gott. Das einzige schöne Weihnachten, das war meine Puppenstube. Aber da war ich noch sehr klein. Aber die haben sie dir immerhin geschenkt. Ja, die haben sie sogar selber gebastelt. Hatten die beiden denn untereinander? Nee. Wahrscheinlich auch kein gutes Verhältnis. Die taten immer so, als wenn das so toll war. Mein Vater hat ja meine Mutter quasi vergöttert und hat halt immer wieder, auch wenn er so alkoholisiert war, ja, wenn du mal gehst, dann nehme ich die Axt und schlag dich mit einem anderen Mann tot, wenn ich euch finde. Und das war also, wenn der gesoffen hatte, hat der Pappelwasser getrunken, dann hat er dich zu Tode geredet. Aber der hat euch auch geschlagen, wenn er nicht besoffen war. Der war ja immer besoffen. Leben die Eltern noch? Nee, sie leben jetzt beide nicht mehr. War das Verhältnis denn hinterher ein bisschen besser? Nee, nicht wirklich. Meine Mutter hat uns als Kinder verstanden, uns gegeneinander auszuspielen. Das ist auch also, bis heute noch so im Grunde genommen geblieben. Also so wie du das schilderst, waren das wirklich teuflische Eltern? Ja, kann man so sagen. Warst du, ich sag's jetzt mal so, warst du froh, als die tot waren? Ja. Ja? Ja. Also keine Trauer, kein Gefühl. Ich habe ja den Kontakt zu meiner Mutter dann vor Jahren abgebrochen, weil ich gemerkt habe, wie sie mich immer noch manipuliert und missbraucht. Und dann habe ich irgendwann den Kontakt einfach abgebrochen, habe gesagt, jetzt reicht's. So, und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Ja. Du bist eine Siegerin, so hast du es gerade vorhin am Anfang eingeleitet, weil du das nicht weitergeführt hast an deine Kinder. So meintest du das. Ja, am Anfang schon. Am Anfang, erzähl mal. Am Anfang schon habe ich sie geprügelt wie blöde. Und ich habe gelitten, noch blöder. Und ich habe es nicht hingekriegt. Und als der Dritte, der jetzt 34 ist, als ich den mit einem halben Jahr auf dem Arm hatte, fütterte dem Spinat. Und wie alle Babys blasen die dann auch noch wie die Verrückten. Mhm. Eigentlich ist es lustig, ja. Mhm. Hast den ganzen Spinat in der Visage und ja. Und ich, blöde Kuh, ich klatsch dem eine. Mhm. Und dieses Klatschen hat mich geweckt, wie aus einem schlechten Traum. Ach. Ich habe das Kind ins Bett geschmissen, habe die zwei Größeren, die nur drei und ein paar Jahre mehr älter waren, gesagt, wenn was ist, geht zur Nachbarin und bin nach Kassel zum nächsten Psychologen gefahren. So direkt spontan? Ja, ich wusste einfach nur, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche irgendwas, einen Arzt oder weiß der Deibel, ja. Scheißegal. Aber die anderen beiden Kinder, die hattest du schon kräftig, immer wieder mal geklatscht. Ja, ne? Die haben immer wieder gekriegt und ich habe immer wieder drunter gelitten und ich bin bald irre geworden. Ist es dir denn gelungen, dann danach, nachdem du dann einen Arzt oder wen auch immer aufgesucht hast, dass du sofort aufgehört hast damit? Naja, den Arzt habe ich dann erstmal so schnell nicht gekriegt. Ich bin dann in der Klinik gekommen nachher dann. Und nachdem ich 12 Wochen da war, hat der Arzt zur Entlassung gesagt, wenn Sie so weitermachen, steht bald in der Zeitung, Mutter schlägt 3 Kinder tot. Mhm. Ja toll, ich habe die Kinder bei meinem Mann gelassen, ich bin weggegangen, ich habe gesagt, bevor ich die Kinder totschlage, gehe ich lieber weg. Wie lange hast du gebraucht, um dich richtig in den Griff zu kriegen? Das hat dann nochmal gut 2-3 Jahre gedauert. So lange. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so und jetzt reicht's. Es muss einen anderen Weg geben, auch wenn sie noch so nach Schläge betteln, sozusagen, wie man das so bei Kindern manchmal sagt. Wenn Strafe nötig ist, muss es auch anders gehen. Und dann habe ich richtig durchgezogen und habe gesagt, das muss anders gehen und das wird anders gehen und es ging anders. Wie hast du es denn dann durchgezogen? Wie hast du dich denn dann verhalten, wenn es heikle Situationen gab, wo du früher zugeschlagen hast? Na ja, gut, wenn der eine, der hat so gerne Lego gespielt. Und früher hätte ich gebrüllt und hätte gesagt, los, Zimmer aufräumen jetzt und sonst gibt's eine und weiß was ich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, brauch mich ja nicht aufregen. Wenn das Lego in Staubsauger kommt, wenn ich nachher saugen komme, ist es eben weg. Hat ihn auch nicht weiter gestört, habe ich gesagt, pass mal auf, Junge. 4 Wochen Lego-Verbot, wenn ich nachher komme und ich finde noch welches. Mhm. Naja gut, er hat gedacht, die kann lange reden, wenn der Tag lang ist. Nachdem es das erste Mal 4 Wochen auf dem Dachboden war, brauchte ich nichts mehr sagen. Gut, das ist eine andere Methode. Haben die Kinder dir das vergeben, dass du die ersten Jahre... Ja. Ja. Also wie ist das Verhältnis heute? Doch, zu zweien habe ich leider keins. Aber zu den anderen beiden ist es okay. Hat das mit der Vergangenheit zu tun, dass du kein Verhältnis mit denen... Nee, das hat eher damit zu tun, dass die neue Frau von meinem jetzt Ex oder verstorbenen Ex sich da irgendwie dicke gemacht hat und ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Mhm. Auf alle Fälle ist da was gelaufen und das, naja gut, ist ein anderes Thema. Aber du hast dann auf jeden Fall, nachdem du das damals dann so für dich entschieden hast, nie wieder die Hand gegen die Kinder erhoben? Nie wieder. Mhm. Ich habe dann auch als unser Jüngster, der war ja dann noch ein bisschen kleiner und wenn der da so seine Attacken hatte und lügt und lügt und lügt und ich habe ihm gesagt, du kriegst nie mehr Haue von mir, aber wenn du lügst, dann kriegst du welche. Mhm. Oh, jetzt, wie mache ich das? Leck mich an die Füße, habe ich manchmal gedacht. Und dann habe ich dann irgendwann den Trick rausgefunden. Du schickst ihn in die Küche, da holt er den Kochlöffel. Mhm. In der Zeit, bis der wiederkommt, hast du dich abreagiert. Und das ging auch gut. Der hat ja gebrüllt und ist ganz langsam gegangen. Der hat vorher gebrüllt wie am Spieß, als hätte er schon wunders was gekriegt. Mhm. Brachte mir den Kochlöffel. Wir mussten schon alle grinsen und lachen. Dann kriegte er 3 auf den Poppes. Aber die waren so sanft. Ach so, die kriegt er dann doch. Naja, ich hatte sie ihm ja versprochen, was ich denn anders machen. Der kriegte dann 1, 2, 3 und dann brachte er das Ding wieder weg. Also das war dann mehr so ein Spaß, das mit den 3. Das war jetzt nicht mehr wirklich schlagen, das war einfach nur eine Konsequenz. Ja. Und dann bin ich aber so nach einer halben Stunde zu ihm ins Zimmer und habe mit ihm drüber geredet. Naja. Weißt du warum? Mhm. Ja, Mama, ich habe dich angelogen, das hätte ich nicht tun dürfen. Ja, gut, also, dann war es ja in Ordnung. Und das wurde auch ganz wenig. Und nachher auch gar nicht mehr. Das muss man auch hoch anrechnen, wenn du so eine Horrorkindheit hattest. Da hast du recht, die meisten Eltern werden dann auch sehr gewalttätig. Du warst es ja auch am Anfang, ja, und kriegen eben nicht die Kurve. Und du hast die Kurve gekriegt. Es war hart, aber ich sag dir, ich bin heute, wenn ich auf nichts in meinem Leben stolz bin. Darauf kannst du stolz sein. Aber darauf bin ich stolz, ja, dass wirklich, ich da raus bin. Ja. Und dass die Kinder dann doch so geworden sind, wie sie heute sind. Wer weiß, wie sie geworden wären, wenn du sie genauso misshandelt hättest wie... Naja, ich sag mal so, das Schönste, was mir so aufgefallen ist, als ich habe ja schon 4 Enkel, und als ich meine Tochter beobachtet habe in manchen Dingen, dann habe ich plötzlich festgestellt, hey, die macht das Gleiche wie ich. Also später dann, als dann, wenn ich legte zum Beispiel Wert auf Tischmanieren, mhm. Und wenn der Kleine dann da rumhampelte und machte, dann habe ich ihn einfach gesagt, pass mal auf, du kannst vor die Tür in die Meckerecke gehen. Mhm. Und wenn du fertig bist mit Meckern, kannst du entscheiden, wann du zurück an den Familientisch kommst. Mhm. Und das hat auch prima funktioniert. Und eines Tages war ich zu Besuch bei meiner Tochter mit ihren beiden Kindern und plötzlich war die Meckerecke da. Oh, denke ich, so falsch kann es ja dann nicht gewesen sein. Cecilia, danke für deinen Anruf und deine Geschichte. Und ja, toll, dass du das auch so geschafft hast. Gratulation, das ist wirklich auch eine gute Leistung. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. Ciao. Viel Spaß noch. Jo. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht. Sieger, wann habt ihr in eurem Leben mal so richtig gesiegt oder auf was seid ihr sehr stolz? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Saskia und Saskia ist 26. Guten Morgen. Ja, hallo lieber Jürgen. Ich bin 27 Jahre alt. Ach, guck mal, da habe ich ein junges Ding aus dir gemacht. Ja. Ja, beim dritten Anlauf klappt es jetzt endlich. Ja. Ja, ich bin super nervös, sage ich schon mal vorher, aber ich denke mal, das kriegen wir ganz gut hin. Das kriegen wir hin, das verkraften wir. Du bist auch eine Siegerin. Ich bin eine Siegerin, aber ich habe es nur mit Hilfe geschafft. Also ich habe eine lebensbedrohliche Krankheit besiegt. Ich war 1,5 Jahre magersüchtig vor einigen Jahren und ich lag eigentlich schon im Sterbebett. Mhm. Aber mit Hilfe eines Musikers bin ich da rausgekommen, mit Hilfe von seiner Musik. Ach. Und ich habe ihn auch persönlich kennengelernt als Ansporn, um gesund zu werden. Also, ja, machen wir mal nacheinander. Wie lange hast du an Magersucht gelitten? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre, länger. Also Ende 99 bin ich wieder gesund geworden. Ja, und du sagst, du lagst quasi schon im Sterbebett. Ich lag auf einer Kinderintensivstation, richtig fixiert mit Magensonde. Und ja, also eigentlich wurde ich schon aufgegeben von den Ärzten. Und ich selber hatte eigentlich auch überhaupt keine, ja, Lebenslust mehr, denke ich mal. Da warst du wie alt? Wie alt? Ja, 13,5 ja, so ungefähr. Pubertätsmagersucht. Wahrscheinlich auch ganz dünn und völlig abgemagert. Ich bin sehr, sehr groß und war auch damals schon sehr groß und ich hatte nur noch 32 Kilo, also ein Kilo weniger und ich wäre wahrscheinlich tot gewesen. So, was war da jetzt? Hast du eine CD gehört, eine Schallplatte oder wie kam das mit dem Musiker? Ja, ich war schon länger Fan von einem Musiker und habe dann... Wer ist es denn? Das war der DJ Bobo, der nette Schweizer. Natürlich, DJ Bobo. Kennen wir alle. Ja, ganz lieber Kerl. Ja, und dann kam zu der Zeit auch sein neues Album raus. Ja, und als es mir so richtig schlecht ging, saß ich halt in der Ecke und habe über Kopfhörer dann seine Musik gehört. Ja, und ich hatte eigentlich zu der Zeit überhaupt keinen anderen Lebensinhalt mehr. Im Krankenhaus hast du die Musik gehört? Ja, ich war dann auf so einer psychiatrischen geschlossenen Anstalt auch. So, jetzt erklär doch mal, wie man durch die Musik dann wieder so eine Lebenskraft gewinnt, dass man sich am eigenen Schopf quasi herauszieht. Also ich war schon vorher schon länger Fan und also erklären kann ich es auch nicht richtig. Mhm. Aber es hat mir so eine Kraft gegeben und ich bin heute mit 27 Jahren auch so ein großer Musikfan, dass wirklich Musik ein sehr, sehr großer Lebensinhalt von mir ist. Aber nochmal zurück, du hast dann dieses neue Album gehört und wie kann ich mir das vorstellen, dass du dann wieder so ein bisschen zur Lebenskraft kamst? Wie ging das? Ja, also die Ärzte haben natürlich da auch mitgespielt. Also ich sag für alle Magersüchtigen, also die Gewichtszunahme, die ändert auch das Denken von Magersüchtigen. Also ich konnte das früher auch nicht glauben, aber je mehr man auf den Rippen hat, desto normaler wird das Denken auch wieder. Mhm. Ja, und dann hat meine Mama halt organisiert, dass ich den DJ Bobo auch persönlich kennenlernen darf. Ach so, damals schon, da in der Zeit? Damals schon, genau. Ah. Und dann, dann habe ich und das zu meinem Geburtstag, ich wurde dann 14 Jahre alt, zu meinem Geburtstag habe ich einen Fax bekommen von dem Manager von DJ Bobo, da stand drin, wenn du wieder an Gewicht zunimmst, dann darfst du DJ Bobo persönlich kennenlernen. Ich verstehe, guter Trick. Und die wollten halt auch einen Beweis vom Arzt haben, dass ich genug wiege und ja, so hat das dann funktioniert. Ich hatte auch einen kleinen Rückfall, sag ich mal. Stopp, wie lange hat das gedauert, bis du dann, also von diesem Fax, bis du ihn dann gesehen hast? Geburtstag hatte ich im Juli und im November durfte ich ihn treffen. Und wo hast du ihn dann getroffen? In der Westfalenhalle in Dortmund, aber leider mit ganz, ganz vielen anderen Fans. Also ich hatte gedacht, er kennt meine Geschichte und alles, aber da waren viel zu viele Leute. Ja. Aber im Nachhinein sind wir uns halt so näher gekommen, mehr oder weniger, und er kennt mich jetzt mittlerweile mit meiner Lebensgeschichte. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also für ihn ist das natürlich auch ein tolles, es muss ihm ja ungeheuer schmeicheln, dass durch ihn und durch seine Musik ein Mensch quasi am Leben erhalten wurde, so kann man das ja sagen. Und das Beste ist, dass ich mit meiner Geschichte auch in seinem aktuellen Buch drinstehe, also auch mit mehreren Fangeschichten, aber ich habe es in seinem Buch geschafft, also da freue ich mich auch drüber. Heute, wie viel wiegst du, wenn ich fragen darf? Schon ziemlich viel, aber bei meiner Größe ist das normal, weiß ich nicht, 78 Kilo, aber kein Unterschied zu 32 Kilo. Naja, 78. Also, und wie groß genau bist du? Ich bin 1,80. Ja, dann ist das doch okay. Mhm. Ein properes, gesundes Mädel. Ja, ne? Genau. Ein Mädel, das schon 27 ist mittlerweile, ne? Genau. Also ich stehe jetzt nicht so völlig im Leben wie andere Menschen vielleicht, aber ich sag mal, bei meiner Vorgeschichte bin ich eigentlich froh, dass ich überhaupt noch existiere und alles andere. Wenn man sagt ja immer, wenn man so krass in irgendeiner Sucht war, sei es jetzt Alkoholismus oder jetzt auch im Bereich der Magersucht, dass man nie wieder so ein ganz normales Verhältnis zu den Dingen entwickelt. Wie ist das bei dir? Stichwort Essen. Kannst du ganz normal essen? Ich hatte seit Ende 99 nie wieder Probleme damit. Mhm. Also das Essen war auch überhaupt nicht das Problem, sag ich mal. Ich glaube, das Essen ist bei der Magersucht auch überhaupt nicht das zentrale Problem. Also meistens sind es familiäre Probleme. Also du zählst keine Kalorien und guckst... Überhaupt nicht, nein. Ich glaube, die Magersucht hat mehr mit Rebellion zu tun, sein eigenes Leben führen zu wollen, als dass es was mit Essen zu tun hat. Also das sage ich auch allen Essgestörten, die jetzt zuhören. Ja. Also ich glaube, wenn man überhaupt keinen Sinn im Leben sieht, dann rutscht man auch ziemlich schnell in Süchte rein. Also natürlich. Mhm. Also das ist auch eine tolle Geschichte, Saskia. Schön, dass du angerufen hast und sie uns erzählt hast. Und ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Grüßen wir mal dein Idol, den DJ Bobo. Vielleicht hört er oder sieht er uns irgendwo. Ja, das glaube ich eher weniger in der Schweiz. Mhm. Aber. Ja, die Schweiz, doch, in der Schweiz sind wir im Kabel. Okay. Doch, da sind wir. Dann noch einen schönen Abend und bis bald. Alles Gute. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Elisabeth, 72, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Elisabeth, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Geschichte, dass du eine Siegerin bist. Dass ich das gekommen bin und will dir jetzt erzählen, ich war 14 und habe in einem Lebensmittelgeschäft Lehre gemacht und dieser Lehrer, der hat mich sexuell missbraucht. Mhm. Und das war ganz wüst. Er hat mir auch immer den Hals zugedrückt beim Geschlechtsverkehr und hat mir gesagt, wenn du irgendjemand was erzählst, und dann bringe ich dich um und dann bringe ich auch deine kleine Schwester um, die damals so gerade ein Jahr alt war. Und in der Zeit war das ja noch alles viel schambehafteter und tabu besetzter als heute. Ja. Ich war auch gar nicht aufgeklärt. Ich wusste am Anfang gar nicht, was das ist und was er da macht. Ja, und, was auf mich zukommt, Wie oft hat er das gemacht? Ach, immer, wenn er seine Frau wegschicken konnte, also vielleicht so ein über einen anderen Tag, war ich dran, ja. Und wie lange ging das? Es ging 10 Jahre. Zehn Jahre ausgehalten. Bist du dann im 24. Lebensjahr? Ja. Bin dann da rausgekommen, bin dann nach Mainz und habe dann ein Alkoholproblem gehabt, war Alkoholikerin. Lass mich kurz dazwischen fragen. Ja. Wieso bist du nicht früher geflohen aus der Situation? Ja, einfach weil ich Angst hatte, dass was passiert mit meiner Schwester und dass was passiert mit mir, ja. Hat er dich denn dann, als du 24 warst, freiwillig gehen lassen? Auch noch nicht. Er ist mir dann immer so nachgezogen. Er kam dann nach Mainz, hat mich aufgespürt und da konnte ich mich aber wehren. Da war ich irgendwie stärker dann, ja. Das ist ja unfassbar. Das war dein Lehrherr. Das war mein Lehrherr, ja. Mhm. Hat der dich mit dir irgendwas, du sagst, der hat dir den Hals zugedrückt. Ja, der hat mir viel angetan, ja. Ich war dann auch schwanger zwischendurch. Und du warst von ihm schwanger? Ja, und das ist dann abgetrieben worden, das Kind irgendwo auf dem Küchentisch, da haben sie mir die Augen zugebunden. Also schlimme Geschichte, ja. Aber das ist ja richtig die Hölle. Ja, das war richtig schlimm. Und du hast dich nicht getraut, zu Hause was zu erzählen? Nein, konnte ich nicht. Und meine Eltern haben auch nie was gemerkt. Hast du, wenn man sich da so hineindenkt, als Außenstehender, das war ja nun ein richtiges Martyrium, was du da mitgemacht hast. Ja, das war schon heftig. Ich hatte das Glück, dass ich eine ganz wunderbare Therapeutin hier im Ort hatte. Später dann? Ja, später. Mhm. Die mich dann auch eingewiesen hat in eine zu einer stationären Therapie in einer Klinik. Da war ich einmal ein Vierteljahr und ein Jahr drauf nochmal 4 Monate. Mhm. Und da habe ich auch wunderbare, gute Therapeuten gehabt, konnte viel arbeiten an mir. Da warst du wie alt ungefähr, um das so zeitlich einzuordnen? Da war ich 50. Ach, so spät erst? Ja, 40. Nee, ich war ein bisschen jünger. Naja, aber immerhin war schon viel Zeit vergangen. In der Zeit war das. Jetzt rufst du ja zum Thema Sieger an. Inwiefern fühlst du dich als Siegerin? Ja, und dann habe ich, wie ich dann das zweite Mal von der Therapie kam, noch ein Jahr drauf, habe ich so frei gelebt. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem ich mich verheiratet habe. Mhm. Und wir konnten dann auch sexuell zusammen sein, wir konnten Geschlechtsverkehr haben. Und ich hatte 7 wunderbare Jahre mit ihm. Das war ein Geschenk für mich, ja. Das heißt, bis zu deinem ungefähr 50. Lebensjahr konntest du keine Sexualität genießen? Ja, genau. Ich konnte keinen. Ich habe die Männer gehasst alle, ja. Mhm. Das heißt, du warst auch gar nicht in einer Beziehung vorher? Nein, war ich nicht mehr. Das war dann meine erste Beziehung. Und er hatte es war so ein sanfter, lieber Mensch, ja. Und das war wunderbar. Und dass ich das nochmal erleben durfte. Ja, das glaube ich, dass das ein großer Sieg ist und ein großes Glück. Das ist ein großer Sieg. Ja, wirklich. Und ich wollte das auch nochmal einfach sagen. Die Dame, die gestern oder vorgestern angerufen hat, und für die war es ja eine Frage, ist auch sexuell missbraucht, ob sie jemals nochmal mit einem Mann, also ich habe das wunderbar erlebt, ja. Das wollte ich nochmal sagen. Möglich ist es, wenn eine gute Therapie vorausgeht. Also ich glaube, es sind zwei Dinge ganz wichtig, dass man selbst die Bereitschaft mitbringt für die Therapie und dass man einen guten Therapeuten findet. Ja, genau. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, du hast dann mit 50 ungefähr das zum ersten Mal richtig das Leben auch genießen können. Ja. Mit diesem Mann zusammen. Sowohl sexuell, aber auch in jeglicher anderer Beziehung. Ja, ja. Und ist der Mann verstorben? Der Mann ist verstorben, ja. Und ich bin nicht rückfällig geworden. Dann ist noch mein Stiefsohn gestorben, der ist tödlich verunglückt. Mhm. Wie meinst du rückfällig geworden? Mit Alkohol. Ach so, wegen des Alkohols. Ja, hatte ja immer das Alkoholproblem. Natürlich. Und war dann trocken, ja. Mhm. Wie ich dann aus der Klinik kam, war ich trocken und bin auch trocken geblieben. Also in zweierlei Hinsicht kann man sagen, ein Sieg. Ein Sieg, den Alkohol besiegt zu haben und ein Sieg, die Verletzungen überwunden zu haben, die dieser Mann dir zugefügt hat damals. Genau. Ich kann also heute gut drüber sprechen. Ich kann es jetzt sogar in die Öffentlichkeit bringen. Das werden ja viele Leute zugucken. Mhm. Ich vermute mal, das ist so lange her, damals, dass dieser Mann nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Der ist dann verstorben und... Was hast du für diesen Mann damals empfunden und was empfindest du heute für diesen Mann? Ja, damals war das ja eine Qual für mich und das letzte mit meinem Mann, das war ja wunderbar, ja. Weil das hast, da habe ich ja ein total anderes Bild von einem Mann gehabt. Ja. Hast du damals diesen Täter gehasst? Den habe ich gehasst, ja. Und wenn du heute über und den... Und geekelt habe ich mich. Geekelt, ja, natürlich, ja. Natürlich. Und wenn du, wie würdest du das heute bezeichnen, wenn du an den denkst, was empfindest du dann? Bis heute habe ich dem verziehen. Ehrlich? Ja, ich habe dem verziehen. Boah, das ist aber ein großes Wort. Ja, ich habe dem verziehen. Ich habe auch nur einmal mit ihm gesprochen Und so telefonisch, da konnte ich ihm einiges sagen. Und dann ist er verstorben. Er hatte im Hals Kehlkopfkrebs hatte der. Er konnte nicht mehr sprechen. Was hast du ihm denn gesagt? Da habe ich gesagt, es geschieht dir ganz recht. Das habe ich ihm gesagt. Das hast du ihm noch gesagt. Und da konnte er nicht drauf antworten. Da konnte er nicht drauf antworten. Wie gelingt es? Oder er hat so gesagt, so, ja. Mhm. Da habe ich gesagt, es geschieht dir ganz. Hallo? Ach, wie schade, jetzt ist die Leitung weg. Ja, jetzt ist die Leitung weg. Das ist aber schade. Dann machen wir um 1.45 Uhr weiter mit Helmut. Und Helmut ist 45. Ich hoffe, dass du mich hören kannst. Hallo Helmut. Ja, einen schönen guten Morgen, Jürgen. Und erstmal ein großes Lob an dein Team und natürlich auch an dich und deine Sendung. Vielen Dank, sehr nett von dir. Das ist, ich verfolge deine Sendung schon jetzt schon längere Zeit und mein Respekt, also wie einfühlsam du auch auf Menschen zugehen kannst. Vielen Dank. Weswegen ich heute angerufen habe, in Bezug auf Sieger, ich habe vor 12 Jahren, habe ich mich beim Biela 100-Kilometer-Lauf angemeldet und ich bin seit 20 Jahren bin ich Langstreckenläufer und seit 1994 Marathonläufer und dann ging das, dass ich dann im Jahr 2000 100 Kilometer in Biel laufen wollte. Und das sind sogar 101 Kilometer gelaufen. Das ist wieso 101 Kilometer, wenn die Strecke 101 Kilometer. Deswegen, als man mir die Urkunde zuschickte im Nachhinein, kam noch ein Schreiben. Da wurde dann bedauert, dass dann eben aufgrund Umleitung und so, da musste die Strecke noch verändert werden. Also verstehe. Ja. 100 Kilometer laufen. Wie lange läuft man da? Also ich bin damals mit 9 Stunden und 38 Minuten bin ich ins Ziel gekommen. Und da läuft man wirklich 9 Stunden permanent? Also bis auf drei... Hallo? Ja, ich höre dich. Ja, bis auf dreimal, dass man dann eben urinieren musste. Mhm. Und zwischen Kilometer 60 und 70 hatte ich mal einen Stein im Schuh. Da musste ich bei Kilometer 70... Ja, der Stein, der musste dann zwischen den Zehen gedrückt werden. Ja, ja. Und bei Kilometer 70 musste der Stein entfernt werden und bis auf diese viermal eben ganz kurz Pause bin ich tatsächlich 100 Wahnsinn. Kilometer gelaufen. 9 Stunden, unfassbar. Was empfindet man? Wenn ich das sagen darf, ich bin auf Niedersachsen-Ebene damals Siebtplatzierter gewesen in der Landesbestenliste und Vierter in der Altersklasse. Toll, also ein wirklicher Sieger. Also. Naja, gut. Okay. Ja, obwohl, jeder hat, ich muss dann dazu sagen, jeder hat Talente. Ist egal, der eine hat es eben vielleicht mit dem Laufen und der andere, der kann, Erklär mir mal, was das für ein Gefühl ist, wenn man nach 9 Stunden und 100 Kilometer dann am Ziel ist. Also man ist körperlich total erschöpft. Also mir ging es, bis Kilometer 60 habe ich noch einen Kilometerschnitt von 5 Minuten pro Kilometer noch gehalten. Mhm. Aber die letzten Kilometer, es war dann nur noch ankommen, läuferisch dann durchzulaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da fast einen Nervenzusammenbruch hat und anfängt zu heulen oder sowas. Also der letzte Kilometer war insofern schön. Der Ausrichter oder der Organisator hatte von sämtlichen Nationen, die eben anwesend am Start waren, wurden Fahnen aufgestellt. Da waren kanadische, da waren australische Fahnen, da waren amerikanische Fahnen. Sämtliche europäische Staaten, ist ja ein internationaler Lauf. Und man läuft durch ein Fahnenmeer, man wird dann persönlich ins Ziel, also der per Ansage, jetzt kommt Helmut Meyer vom TuS Bersenbrück. Und es ist ein unglaubliches Gefühl, so was dann eben auch geschafft. Und natürlich dieses Endorphin, ausgeschüttet wird. Und was macht man dann, wenn man dann nach 9 Stunden endlich steht? Was macht man denn dann? Also man ist froh, wenn man sich dann setzen kann und trinken und essen, also Bananen und Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Was natürlich auch unterwegs passiert. Ja. Das schon. Also Verpflegungsstände gibt es dann reichlich und man hat auch seine Trinkflasche dabei. Jetzt fragt natürlich die Menschen, die mit Laufen und solchen Sachen überhaupt nicht so Mut haben, die werden sich fragen, warum tut man sich sowas an? Also es ist wirklich eine Leidenschaft. Also wenn man einmal Jeder Marathonläufer wird es auch nachvollziehen, jeder Langstreckenläufer wird es nachvollziehen können, dieses Endorphin, was ja irgendwann ja ausgeschüttet wird. Also das ist ja wie ein, ich habe nie Drogen genommen oder so, aber man sagt ja, dieses Endorphin so wie so ein Opiat oder so. Ja, genau, genau. Es ist ein unglaublich, also ob man jetzt auch in Berlin gelaufen ist oder auch in Sydney oder Kapstadt, was wo ich schon gewesen bin. Also einfach die Faszination, oder wenn man in Berlin über den Kudamm läuft, oder es ist einfach, es macht einen Heidenspaß. Und du wirst es immer wieder machen, Leute. Ja, ich, wie gesagt, also ich habe 17 Jahre leistungsmäßig bin ich leistungsorientiert gelaufen. Gut, letztes Jahr bin ich nochmal Bezirksmeister geworden. Ich bin vor 5 Jahren nochmal Niedersachsenmeister geworden im Halbmarathon. Ja. Was steht als nächstes an? Ich habe eigentlich mit dem Laufsport schon, also ich laufe auch weiterhin. Ich bin jetzt Sonntag, bin ich nochmal auch 1,5 Stunden und nochmal gelaufen, aber nur noch für die Fitness. Also ach so, für die ist jetzt Fitness. Nicht so, dass ich jetzt noch großartig. Du, ich habe eigentlich alle Ziele erreicht, was ich läuferisch erreichen wollte. Du hast und, aber für die Fitness und so, es macht weiterhin Spaß und, ja. Und du hast aber sportlich, beruflich mit Sport nichts zu tun. Beruflich so mit Sport nein, wobei ich auch letztens schon mal angerufen hatte, da ging es um Domian weltweit. Und dann hattet ihr eine Sendung Steinreich oder Bettelarm. Und was da machst ich du schon, denn? Was hatte ich schon zweimal bei euch mich schon mal gemeldet. Ich habe seit 2004 die Möglichkeit, in Australien in einer Opalmine zu arbeiten. Ach. Und du rufst aus Australien jetzt an? Bitte? Du rufst, nein, rufe schon auf Deutsch. Ich rufe schon auf Deutsch. Moment, da muss ich was sagen. Du hast die Möglichkeit, in einer Opalmine zu arbeiten? Ja, oder hast du? Angerufen, da ging's. Bitte? Hallo? Oder hast du die, besitzt du diese Opalmine? Nein, also ich habe einen australischen Freund, der eine Opalmine besitzt und und dann hatte ich letztens eine ganz tolle Idee, aber ich bin nie durchgekommen und heute versuche ich es nochmal und jetzt komme ich durch und da sage ich auch Dankeschön, dass ich durchgekommen bin. Opal ist ja nur ein Edelstein. Ist ein Edelstein, Wird man damit reich, wenn man da arbeitet? Also ich habe einen Stein der im fünfstelligen Bereich, der ist zertifiziert worden im fünfstelligen Bereich. Den hast du gefunden? Den habe ich in Australien gefunden, und ich habe den versucht in Köln, das ist witzig, weil ihr ja auch in Köln ja ansässig seid, in Köln am 11. Mai den dort versteigern zu lassen und obwohl, das wäre ja eigentlich noch eine Thematik. Ich habe damals gesehen, ihr hattet einen Studiostuhl, hattet ihr versteigert. Ja, genau. Das war meine Idee, weil ich auch mich ehrenamtlich engagiere im Bereich, es gibt ein Entwicklungshilfeprojekt, das heißt Umunumo, das ist eine Region in Nigeria. Mhm. Und weil ihr letztens ja auch einen Studiostuhl super gut versteigert habt, habe ich gedacht, ey, wir könnten vielleicht mit deiner Hilfe, könnten wir mal vielleicht diesen Stein versteigern für einen guten Zweck. Also natürlich müsste der dementsprechend auch sein. Wobei, da müssen wir mal, ich glaube, das können wir nicht machen, weil wenn wir jetzt so ein Projekt auch mal anfangen, dann kommen ganz viele Vorschläge, mach das mal hier für uns und dieses für uns. Nee, also wohlgemerkt, nicht für meine Kasse. Nee, ist mir schon klar. Ist mir also klar, für Entwicklungshilfe. Ja, aber weißt du, dieser Studio, das hing ganz eng mit unserer Sendung hier zusammen, und weil wir das Studio gewechselt haben. Ja. Wenn wir jetzt solche Aktionen immer wieder machen, sind wir hier ein Versteigerungskanal. Ja. Selbst auf einen guten Zweck. Ist okay, gut. Das war ja nur ein Vorschlag. Also ich hätte jetzt so für einen guten Zweck, hätte ich den jetzt versteigern lassen und dann eben. Okay. Verstehe. Aber noch eine Frage zu den Opalen. Wenn du da arbeitest, darfst du die Edelsteine, die du findest, darfst du die dann auch selbst behalten? Es ist so, dass ich mit meinem australischen Freund, als ich 2004 mit ihm das erste Mal zusammengearbeitet habe, er hat gesagt, er bezahlt mich nicht aus, sondern es ist anteilig, was wir dann finden. Das wird dann abends dann auf den Tisch gelegt, der Opal, und dann cool. 80-20 die Quote, und mittlerweile sind wir bei 50-50. Das ist ja super, das ist wie im Wilden Westen. Das ist so wie Goldschürfen. ja, ganz genau. Wie gesagt, und als damals dann die Sendung mit Domian weltweit und oder auch mit Steinreich, und dann habe ich es leider nicht geschafft, durchzukommen. Aber jetzt bist du durchgekommen und hast uns auch die tolle Geschichte erzählt mit deinen 100 Kilometern, was mich sehr beeindruckt hat, Helmut. Schön, dass wir gesprochen haben und alles Gute. Ja, ich sage auch schönen Dank und mach weiter so. Sehr gerne. Und wirklich Hut ab vor deinem Team, vor dir natürlich auch meinen größten Respekt. Vielen, vielen Dank, Helmut. Alles Gute und schöne Grüße. Könnte ich noch ein Autogramm? Ich bin zwar kein Autogrammjäger, aber von dir hätte ich ganz gerne noch ein Autogramm. Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, tschüss. Und es geht weiter mit Detlef. Und Detlef ist 60. Guten Morgen, Detlef. Hallo, Jürgen. Hallo, Detlef. Du Sieger, darf ich das zu dir sagen? Ach, naja, nur halbwegs, weil ich habe nach langer Zeit mit dem Rauchen aufgehört, aber ich hatte auch dann einen triftigen Grund. Und ja, meine verstorbene Lebensgefährtin hat mich dahin getrieben. Also die lag 2004 im Februar im Koma und war auch Raucherin. Und ich habe gedacht, damit es ihr leichter fällt, mit dem Rauchen aufzuhören, hörst du schon mal auf. Mhm. Naja. Und das hast du gemacht? Das habe ich gemacht. Nach wie vielen Jahren? Wie bitte? Nach wie vielen Raucherjahren? Ach so, vor 35 ungefähr. 35? Wie viel hast du geraucht früher so im Durchschnitt? 50, 60. Zigaretten? Am Anfang nicht so viel, aber zum Schluss. 60 Zigaretten, ja. Hammer, hammer viel. Und ich habe es dann auch schon mehrfach versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, aber das war jetzt ein triftiger Grund, meiner Lebensgefährtin zuliebe und dann auch noch an dem Geburtstag meines Vaters, der auch schon verstorben war. Naja, das hat mich dann auch irgendwie so beflügelt. Es ist zwar alles ein bisschen hirnrissig, aber egal, wenn es hilft, ist es natürlich, ja okay. Natürlich, natürlich. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast im Jahre 2004 mit dem Rauchen aufgehört. Ja. Hast du, nun werden viele Raucher, die aufhören wollen, kriegen natürlich immer große Ohren. Wie hat der das geschafft? Wie hast du es geschafft? Ja, gut. In dem Fall war es eben so, dass ich meiner Lebensgefährtin helfen wollte. Und ja, dann noch der Ehrentag meines Vaters. Also aus reiner Willenskraft dann. Du hast von einem Tag auf den anderen gesagt, Schluss, ich schmeiße weg die Sachen und das war's. Ja, ich hab's. Also ich hatte Zigaretten im Auto gehabt. Also ich hatte dann im Mai 2004 einen schweren Autounfall und normalerweise bei so einem Schock hätte ich zuerst so jetzt erstmal eine Zigarette. Also ich hatte Zigaretten dabei. Mhm. Für meine Lebensgefährtin, die ja bis dato dann immer noch geraucht hatte. Und aber ich, in dem Moment habe ich trotz des Schocks an keine Zigarette gedacht. Und seitdem auch bis heute keinen einzigen Zug mehr genommen? Ja, also ich könnte auch jetzt nicht, also ich habe es auch nie gemacht, meine Lebensgefährtin mal eine Zigarette anzuzünden, weil da war ich gefährdet. Da war ich, ich habe, wie gesagt, mehrfach versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und aber hast du gerade nicht gesagt, dass die Lebensgefährtin auch aufgehört hat, 2004? Nein. Als die aus dem Krankenhaus wieder rauskam, hat sie sofort wieder angefangen. So. Hat zwar dann wesentlich weniger geraucht als vorher, als wir gemeinsam geraucht haben, aber... Und lebt deine Lebensgefährtin noch? Nee, die ist verstorben vor 3 Jahren. Aber nicht des Rauchens wegen. Da gibt es keinen Zusammenhang? Nee. Aber das ist ja verrückt. Weil sie, welche Erkrankung hatte sie damals, weswegen du dann aufgehört hast? Ja, das war eine alte Krankheit von ihr mit der Leber vor allem und da hatte sie einen Leberschock und ist dann ins Koma gefallen und so. Das hat aber nichts mit dem Rauchen zu tun gehabt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dein Arzt, dein Hausarzt wahrscheinlich hochzufrieden ist, wenn du so viele Jahre so extrem viel geraucht hast. Und doch, klar, ich meine. Fühlt man, ich war ja in meinem Leben nie Raucher und kann das infolgedessen nicht beurteilen. Fühlt man sich dann gesünder und besser, wenn man dann aufgehört hat und einen längeren Zeitraum nicht geraucht mehr? Also ich hatte ja dreimal mit dem Rauchen aufgehört. Ich sage ja immer, Rauchen ist gar nicht so schwer. Ich habe es ja schon dreimal gemacht, ja, aber also erstens, ich habe dann jedes Mal so 5-6 Kilo zugenommen. Mhm. Wenn ich wieder angefangen habe, habe ich die auch wieder abgenommen. Und na, jetzt beim letzten Mal habe ich sie auch wieder zugenommen. Aber okay, damit lebe ich halt. Aber die Frage war jetzt, ob du dich so besser und gesünder fühlst, kannst du gar nicht sagen. Ach doch, ein bisschen schon, ja. Und wenn du mal irgendwo so vorbeigehst und einer hat so ein, du riechst, dass jemand eine Zigarette im Mund hat, kommt da so eine Sehnsucht? Also manchmal ist es bei mir so, dass ich das als einen guten Geruch empfinde. Ja. Keine Sehnsucht nach einem Lungenzimmer? Würde auch dann mal, nur einen Zug würdest du mal nehmen. Aber ich weiß ja, wie es ist. Wenn ich eine Zigarette rauche, dann bin ich wieder dabei. Wer mal geraucht hat, ist nie richtiger Nichtraucher. Ja, ja. Ich habe einen Freund, der auch wahnsinniger Raucher ist und der schon 100 Mal versucht hat aufzuhören. Und der versucht sich dann immer so durchzutricksen. Seine Freundin raucht auch. Und wenn er gerade auf Nichtrauchertrip ist, dann lässt er sich den Rauch von seiner Freundin ins Gesicht blasen. Ja. Und atmet das dann ein. Aber das ist natürlich Schmu. Ja, und das bringt ihn wieder näher daran, irgendwann rückfällig zu werden. Zum Glück, also eins muss ich noch sagen, ich bin nicht so ein militanter Nichtraucher. Mhm. Es gibt ja viele Ex-Raucher, die dann aufhören, die dann, militant sind eben. Ja. Also meine ich dürfte in meinem Auto rauchen und also ich habe auch nichts, wenn jemand mich besucht, der darf auch hier in meinem Wohnzimmer rauchen. Mache ich ganz genauso, Detlef. Bin ich froh, dass ich so bin, aber okay. Sehe, die Sendung neigt sich dem Ende. Die neigt sich dem Ende. Schön, dass du angerufen hast. Alles klasse. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir, Detlef. So, danke, tschüss. Dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. In der Technik, Friedrich Marquardt. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Morgen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.